Deutschlandradio Kultur. Freispiel. Hallo, willkommen zu Freispiel. Heute mit einem Hörspiel von Jonathan Mese. Mese ist Jahrgang 1970, studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und lebt heute in Hamburg und Berlin. Er ist vor allem als bildender Künstler bekannt. Seine Bilderwelt bevölkern Dr. Ahab, Bounty, Ismail, Starbuck, Christian Fletcher, Hiob und andere. Mese befasst sich mit Romanen, mythischen Erzählungen und mit der Geschichte. Er hat einige Theaterstücke inszeniert und wir hören nun sein erstes Hörspiel, ein überbordendes Seestück, in dem Figuren aus Moby Dick und die Meuterei auf der Bounty die Matrix bilden für eine Reflexion über die Zukunft der Kunst und der Revolution. Dr. I. Ahabs Neutral, Meuterei de Large. Kleine Unterbrechung. Würden Sie bitte den Text etwas flüssiger sprechen? Achtung, Aufnahme. Dr. I. Ahabs Neutralmeuterei de Large. Wie Dr. Hotbounty's zuckendem Schmusenase als Kuschel-Odyssee im Kultraum. Sie Pferdchen wie Salatierbabylein, den fünften Seegurken Jahres 2023. Später erscheint das süße Kriegsschiff. Sweetily und sparte die Literatur der Kunst aus. Maul auf Lolli rein, Revolution raus. Dann immer auf Schattieren gehen. Das kann nicht so schwer sein. Kaleonsfigur von Grenner erscheinen. Den Melonenfürsten stecke ich mir gerade zum Geburtstag. Mau, wuff, wau, wau. Ein Schiff aus Opten 8. Danke. Sie können mich du nennen. Aber du wirst eben auch da sehen, ob das nun ein großes Schiff ist oder ein kleines Schiff. Es bildet sich jeweils dadurch, dass man mehr als in einem Hotel oder auf einer Insel, man ist ja wirklich eine kleine Insel für sich auf einem unendlichen Ozean. Und da bildet sich jeweils in der Community ein Mikrokosmos. Mit allen verschiedenen Problematiken, die so eben die intensiviert werden, weil man nicht voneinander wegkommt. Richtig. Nicht? Und das musst du nun als Kapitän. Na, dann bist du eben. Nicht. Wie heißt der? Nicht, das sind Meuterer. Das sind Meuterer, die gar nicht erst an Bord gehen. Ja. Ahab war auch nicht an Bord. Der kam erst an Bord, als Sache war. Ja? Der ist erstmal rumgestiefelt unten in der Kajüte. Und hat Zeichen gegeben, Klopfzeichen. Nicht? Und das geben diese Burschen ja nicht. So ist es, oder? Ja. Aber deshalb will ich ja jetzt auch die Ordensburg der Kunst. Ja. Ja? Wir sind ja auf dem Schiff und wir haben eine Ausgehuniform und die müssen wir uns verdienen. Und das ist auch das, was die Mutti sagt. Die Mama, die Mami. Ja. Ich sag ja? Keiner, du brauchst doch, keine ich will mir meine Ausgehuniform verdienen. Ja? Wer macht denn das heute noch? Ja, du hast doch eine Ausgehuniform. Das ist richtig, aber die habe ich mir verdient. Ja, die hast du durch dir Spielerei, verdient. Durch ein schönes Spiel im Sandkasten. Und das ist an Bord des Schiffes. Hier sind wir auf der Bounty. Das ist doch das, was man auch merkt. Hier ist die Kommandozentrale, hier ist die Chefkajüte. Du bist noch nie auf irgendeinem Segelschiff oder sowas, aber ich bin. In der Kapelle der Walfänger im Hafen von Nantucket. New Bedford, Hyderabad, Jackson City. So hart wie ein Stein und so fest wie der untere Mühlstein. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken und vor Schrecken wissen sie nicht aus noch ein. Er achtet Eisen wie Stroh und Erz wie faules Holz. Kein Pfeil wird ihn verjagen. Die Schleudersteine sind ihm wie Spreu. Kein Pfeil wird ihn verjagen. Die Schleudersteine sind ihm wie Spreu. Der Siebrigen Decks auf hoher See. Seht das St. Elfsfeuer. Seht, ihr schimmert, neutral und in sich gekehrt. Warum wollt ihr in euch kehren? Dort ist nichts in euch. Nichts Individualistisches und nichts Anti-Individualistisches. Er lässt hinter sich eine leuchtende Bahn. Man denkt, die Flut sei Silberhaar. Auf Erden ist nicht seinesgleichen. Er ist ein Geschöpf ohne Furcht. Er sieht allem ins Auge, was auch ist. Er ist König über alle stolzen Tiere. Revolutionäre Raum. Wir befinden uns hier in der Staatskirche von Haithabu, 1923 vor Christus. Und bald wird die Bounty wieder in See stechen. Und zwar mit mir als Captain Ahab. Ich suche mir jetzt gerade meine Mannschaft aus und ich brauche natürlich Hermetika. Und ich habe da schon 3 Figuren. Die anderen stehen noch nicht fest, die müssen noch anheuern. Aber das wird gleich passieren. Die Leute warten hier schon und ich werde ihnen erstmal ein paar Fragen stellen. Weil ich will wissen, ob sie rattenschaftsklar sind. Nicht? Also bei mir kommt nur ein Harponierer an Bord, der Rattenschaft klar gemacht wurde. Nicht? Das ist ja klar. Bevor hier irgendein widerlicher Individualist auf diesem geilen Schiff anheuert, auf dem ich euer Anführer bin. Auf der einsamen Insel Pitcairn, nahe bei Tahiti. Werden wie aus der Pistole geschossen. Wie lautet die Frage? Die Frage heißt, wenn du auf hoher See eine Sandkasse auftust, was tust du rein? Mach dir keine Gedanken. Richtig, bevor ich überhaupt noch eine Reise ins Unbekannte mache, muss ich von euch Antimatrosen wissen, ob ihr in der Lage seid, die Sackgasse auszusingen. Jawohl. Wie singt ihr die Sackgasse aus? Sackgasse! Das kommt wie aus der Kanone geschossen. Das Schiff ist das diktatorische Prinzip, das Baby-diktatorische. Und wir müssen halt bis morgen noch einen neuen Namen finden für das Schiff. Was eigentlich schon feststeht, es hieß mal Peacock, dann hieß es Nomad und jetzt heißt es Bounty, aber das ist ja widerlich. Nicht Bounty ist ein nostalgischer Begriff, nicht von Fletcher Christian in die Welt gesetzt und der kommt mir nicht an Bord. Also Fletcher Christian, der kriegt mir nicht an Bord. Der war nie an Bord, der hat keinen Sinn. Ja, der hat keinen Sinn für Humor, der Mann. Ja? Und der fummelt immer an seiner eigenen Harpune rum, das interessiert mich nicht. Ja, dann müsste er sich ja selbst abfeuern, aber dafür hat er einfach einen zu klebrigen Arsch. Die Harpune von Fletcher Christian ist so unpräzise, dass sie leider nur Tahiti ansteuern konnte. Der erste Artikel ist Grundgesetz, also, steht aus 6 Unbekannten. Richtig. Nicht, das Loch Tahiti hat die Harpune angesaugt. Und das war halt klebrig. Und dann haben sie noch Pitcairn angesteuert, was natürlich nur sozusagen hintenrum irgendwas banal-fischiges war. Da ist wieder so eine Kommune entstanden. Da kann man nichts rekrutieren, da ist nichts. Und der mickrige Fletcher Christian war nie an Bord. Das lasse ich mir nicht mehr erzählen. Im rechten Flügel des Vorabmausoleums. Hier stehen die 35.000 Gesetze der Seefahrt. Und wer die nicht befolgt, der ist ungeeignet. Genau. Lutscht die Flaute weg. Das ist das erste Gesetz. zweite Gesetz ist, nimm keinen persönlichen Proviant mit. Bevor überhaupt irgendein mickriger Matrose bei mir das Schiff glattlegen darf, muss er mir erstmal eine Frage beantworten. Wie klärt er die Sackgasse? Wie klärst du die Sackgasse? Sag's endlich! Wie klärst du die Sackgasse? Wenn wir auf hoher See in die Sackgasse kommen, wie klärst du sie? Ich will gar nicht, dass du das Deck schrubbst, sondern ich will wissen, wie du die Sackgasse klärst, wenn wir auf hoher See sind. Segel runter! Segel runter! Button down! Segel! Stichwort! Codename! Losungswort! Segel! Segel! Segel! Segel! Segel! Segel! Segel! Segel! Segel! Segel! Runter! Segel! Runter! Segel runter! Wie klär ich die Sackgasse auf hoher See? Stachel dir ein! Auf dem Fangboot. Und lau! Pissarschdruck! Wir haben jetzt keine 2 Minuten mehr! Was aber gar nicht die Klasse! Was ist die Klasse von Neidreiter? Wechsle nicht das Thema! Wir machen überhaupt nichts mehr! Du Pisser! Du Gurkennase, du! Bevor ihr irgendwas zu Schaden geheuert werden, muss erstmal geklärt werden! Komm runter! Komm runter, Potsau! Ich mach überhaupt nichts mehr für dich, du! Komm runter, Potsau! Ich stelle jetzt 3 Fragen. Lies die 100 Namen der Totalindividualisten vor! Vorher läuft nichts mehr! Lies die 1000 Namen der Totalindividualisten vor! Lies die 1000 Namen der Totalindividualisten vor! Lies die 1000 Namen der Totalindividualisten vor! Lies uns dann vor! Lies uns dann vor! Lies uns dann dann! Lies die Namen der Tulanden dann! Lies die Rollen dann! Lies die Namen der Tulanden dann! Lies die Namen der Tulanden dann! Lies die Namen der Tulanden an! Nimm die Namen der Tulanden an! Los! Mann, ich geb dir die Chance zum Anheuern! Aber dem! Im Maschinenraum. Der Witwensteg. Auf dem Dachfirst trugen viele der Kapitänshäuser eine rechteckige, von einem Geländer gesäumte Plattform, die man über eine Schiffstreppe durch eine Falltür im Dach erreichte. Dort standen die Frauen der Seefahrer und schauten gen Horizont, in der Hoffnung, in der Ferne die Segel des Schiffes ihrer Männer zu sehen. Zerrbilder des Wals. Die gelbliche Speckschicht unter der Außenhaut des Pottwals ist zwar nur 30 cm dick, aber von so fester Konsistenz, dass man sie zerschneiden und vom Rumpf abschälen kann, ohne dass sie bricht oder einreißt. Du Schlumpfer! Wie klärst du die Sackgasse? Ein Schlumpf, der weit genug ist, um einen erwachsenen Mann zu verschlingen, so wie Jonas nach der Packung. Über alledem darf man aber keinesfalls die Ambra vergessen, von der in den Eingeweiden mancher Wale große Klumpen gefunden wurden. Diese Substanz bildete sich durch Anlagerungen von Wal, fand man einmal einen am Schnübel, eines Kopffüßers oder einem anderen unverdaulichen Stoff im Darm des Wales und wurde als weniger als 400 Meter Darmmasse, in dem es Leib des Tieres 20 verschiedenen Arten schmarotzender Würmer wundert. Erstens Kimmung. Zweitens die Reisetasche. Drittens Gasthof zum blasenden Wal. Gasthof. Viertens blasenden Steppdecke. Fünftens das Frühstück. Sechstens die Straße. Fünftens. Siebtens die Kapelle. Das Frühstück. Achtens. Sechstens die Kanzel. Die Straße. Neuntens die Predigt. Drittens Gasthof zum blasenden Wal. Viertens die Steppdecke. Die Steppdecke. Erstens Kimmung, zweitens die Reisetasche, drittens Gasthof zum blasenden Wal, viertens Steppdecke. Was war zweitens? Die Reisetasche! There's plenty of gold, so I've been told, on the mountains of Sacramento. Und ihr seid die Besatzung, und ich werde euch die Namen geben, die ihr braucht, um die Besatzung des neutral individuell zu sein. Ja, wir werden mit der Fibel der Sexualität, dem Gegenbild des Reibers, werden wir den Reibach machen. Ja, also Burschens, los, pullt, Anker lichten und rein ins Getümmel der Anti-Individualität. Abends in der Kombüse. Mein Freund Johnny war ein feiner Knabe. Er war ein Tramp und hatte kein Zuhause. Bei Rocktown liegt er längst im Grabe. Aus seinen Knochen wachsen Blumen raus. Ich war einmal 12 Jahre alt. Colonel Brinkley war der Erzieher der Tramps. Und am Ende deines Lebens, wenn du nichts anderes sagen kannst, dann kannst du sagen, du warst mit Fletcher Christian. Fletcher Christian. Englands Fahne haben wir getragen und beim Johnny tun sie uns voran. Eine Bombe fiel und nahm zum Ziel ganze 25 Mann. Die Bombe machte Bumm, da fiel mein Johnny um. Cheerio, cheerio, cheerio. Weil die Frage kommt, wie groß ist dein persönlicher Bühnenraum? Woraus definiert er sich? Überleg's dir. Doch, das ist richtig. Aber alles steht unter dem Motto, wer ist der neue Ben Hur? Ich habe hier ein Bild, das den Niedergang der Walfangindustrie im Jahre 2423 in der Kapitänskammer. Was sagen Sie dazu? Im Jahr 2023 trafen sich De Acht. Sie bringen der Statue De Frau im Revolutionsjahr 2027 Geschenke. Es treten auf Samuel Doe hissen Habré, Kapitän Dr. Aha, Gaddafi, Slobodan Milosevic, Starbuck, der erste Mal, Julien, der zweite Mal, Efraim Rios, Elias, Fidel Castro, Ismael, Fletcher Christian, Captain William Bly, Mrs. Bindert, Mary Russell, Mai Miti, Quick. Sie treffen sich beim Depot der alten Bahnarbeiter. Dort sind Schilder zu sehen. Tu, was du willst, sei das ganze Gesetz. Hört auf das kleinste Wort von ihm und schneidet es euch in den Unterarm. Und es gefiel ihm, die Zahl eines Menschen zu sein. Und es gefiel ihm, ein Tier zu werden, dessen Zahl die Zahl eines Menschen ist. 666. Hier sieht man die Menschen, die bei meiner letzten Reise zum Mittelpunkt der Erde dabei waren. Junker Baby, Fratzenpederle, Langkeks Jackson, Gung Fratze, Bung Beng, Halto Belli, Multo Bene Jackson, Noni Nai Hon, Falt Sano, Milch Massen, Colonel Ne Barsen, Honogan, Jack Naklar, Hallo Ball. Können Sie die Kammer des vierten Bondes an? Gongo. Können Sie die Kammer des sechsten Bondes an? Falzon. Können Sie die aufgemalte Geschützpforte bedienen? Macho Kante. Können Sie das Zwischendeck bedienen? Skipper Halto. Schneller! Kombüsen Kornepal. Können Sie die Nagelbank bedienen? Walter Bell. Können Sie Großmast bedienen? Gando. Können Sie David bedienen? Dann die Brüder. Hallo. Schimuras. Pelle. Können Sie Großmast bedienen? Hallo Bambus. Hallo Bichimbe. Hallo Bukolai. Hanna Wessen. Björk. Silvers. Balkanzende. Zirkeplax. Dann noch eine andere. Gebrüderschar. Hallo Bushiasch. Syndicate Kursenbörs, Hand Bukananda, Hula, Pendas, also Gas, Jungo, Wilkesende, Haschen, Pokata, hier, Port auf, Fischnachen. Dann noch die Offiziere, Buga, Tek, Guko, Hinge, Muck, Feck, Huck, Tack. Sag's präziser! Beck, Guck, Captain Hornblower, Hall, ist die Mannschaft! Sir, Buch, Sündige! Dann der Konteradmiral Garkas Bagaras! Aber was ist Jürgese, Nuk! Ich sag's nochmal! Gischke! Captain Hornblower, Nixor, ist die Mannschaft! Mullepitze! Richtig! Die Mannschaft! Der Admiral ist Captain Führer! Was ist die Mannschaft? Ja. Ist die Mannschaft? Und dann krankhaft. Der Geheimoffizier Balkesgerichtor. Krankhaft! Richtige Frage! Ist die Mannschaft krankhaft? Dann ist sie individuell. Eine Mannschaft, die krank ist, ist individuell. Eine Mannschaft, die krank ist, ist individuell. Eine Mannschaft, die krank ist, ist individuell. Die Mannschaft ist krankhaft! Die Mannschaft, die krank ist, ist individuell. Richtig! Der Anführer braucht keine kranke Mannschaft, denn er ist die Totalindividualität. Und jetzt lies die Liste aber der... Führ doch in die Sackgasse! Nein, du bist mir zu individuell. Lies die Liste ja, der... Du bist mir zu individuell. Lies die Liste der 100 Totalindividualisten. Du bist instrumentell. Richtig! Du bist instrumentell! Richtig! Und deswegen bist du inkrementell! Richtig! Und deswegen bist du destriktionell! Richtig! Und deswegen bist du perzeptionell! Richtig! Und deswegen bist du akkreptitionell! Richtig! Und deswegen bist du diskreptionell! Richtig! Und deswegen bist du aperzitional-kreptionell! Richtig! Und deswegen weiß ich im Ruderhaus keine Frage und keine Antwort mehr. Richtig! Richtig! Es gibt drei Menschenformen. Sie sind alle umgekommen. Ja, genau. Kunst ist kein Experiment, sondern ein Spiel. Und deshalb sind sie alle am Rande des Mittelpunkts der Erde verschollen. Reingesogen in den Individualismus. Das sind alles meine Kumpels. Ja? Aber sie haben das Spiel nicht gespielt. Sie sind alle an der klebrigen Falle hängen geblieben. Am Rande der Rosette. Ja? Sie dürfen aber die Rosette ja gar nicht berühren. Sie sind reingesogen worden, indem sie klebrig hinunterflossen. Ja? Aber natürlich nur zur ersten Stufe des Mittelpunkts der Erde. Ja? Aber trotzdem haben sie ihren Dienst erfüllt, die 124 Schwachmaten. Ich bin an ihm vorbeigeflossen, aalglatt, wie Odysseus. Ja? Ich bin wie Odysseus bei Circe nicht unter den Rock gekrochen. Ja? Das ist eben der Fehler. Aber das sind alles Burschen, denen man Respekt zollen muss. Aber allen neuen anheuernden Burschen muss man das Schicksal dieser Burschen klar machen. Ja? Nicht? Die einzigen, die überlebt haben damals, waren Papagei und eine Ameise. Ja, die Ameise klebte am Schnabel des Papageis. Und weißt du, wie der Papagei hieß? Bengundemindinon. Hier sehen wir die Landkarten für die Schifffahrt. Ich habe sie alle im Kopf. Ja? Alle Landkarten, Seekarten der Zukunft, der Vergangenheit, der Neutralität, alles im Schädel. Ich brauche keine Folianten. Ich habe eine Schablone im Kopf. Ich habe eine Schablone und die setze ich an. Und durch die gucke ich durch und dann weiß ich, was Sache. Genau, das ist eine Ultimativschablone. Mit der Schablone kann ich alles anpeilen. Ohne die Sachen zu berühren. Denken ist an Bord unerwünscht. Nicht? Und die Schablone, ich habe die schon mal anderen Leuten in die Hand gedrückt. Dem Niedergang zur Back. Du bist Quallen-Luigi. Quallen-Luigi. Du bist der Quallen-Luigi. Quallen-Luigi. Nein, und du? Quallen-Luigi. Du bist Scherge. Scherge. Scherge 1. Du bist der Scherge. Und du bist Quallen-Luigi. Okay. Erzähl mehr von zu Hause. Erzähl mehr von zu Hause. Meine Mutter. Ja. Damit fing alles an. Das ist mir schon zu individualistisch. Erzähl mehr von zu Hause. Mein Vater. Das ist mir schon zu individualistisch. Und da gab es keine Geschwister. Erzähl mir mehr von zu Hause. Die Speisekammer. Richtig. Schlüssel rumdrehen. Gleichklang. Genau. Öffnen. Ein klarer, stahlblauer Tag. Was hast du da gesehen? Der Himmel ein Seestück. Ein Wasser weit und breit. Darin das Fangboot Pickwott, der Kapitän Dr. Ahab. Seit Jahrhunderten ist er mit seiner Mannschaft auf See. Revolutionsjahr um Revolutionsjahr verstreicht. Doch es ist und bleibt kein Wal in Sicht. Individualismus. Uhu. Du redest über Individualismus. Die Großmutter. Nein. Sitzt. Am Anfang war das Tier. Der Schlitten. Im Schnee. Das Rentier. Der Bauer. Schlüssel rein, Speisekammer. In der Kocherei. Auf. Und auf dem Vordach Nein. der Kocherei. Ja. Türe zu. Richtig. Weil Schlüssel Angst. Rein, Speisekammer. Schlitten, Schnee. Schlüssel rein, Speisekammer. Auf. Auf. Hunger. Uhu. Nix. Uhu. Schlüssel rein, Speisekammer. Auf. Huhu. Huhu. Ja, und gleich wieder zu. Nein. Nein. Doch. Nochmal. Schlüssel rein, Speisekammer. Auf. Revolutionsjahr 2046. Hast du noch nicht verstanden. Speisekammer, Schlüssel. Schlüssel rein, Speisekammer auf. Uhu. Und Schlüssel raus? Nochmal. Nein. Mann. Du hast nicht verstanden. Revolutionsjahr 2018. Schlüssel rein, Speisekammer. Nein. Nein. Du hast nicht verstanden. Nochmal. 2475. Speisekammer. Auf. Ihr wart doch gar nicht dabei. Nein. Nein. Nochmal. Und da war eben das Interessante, dadurch, dass man so lange da war, man legte zwar an, aber man lebte auf dem Schiff. Man hat innerhalb der ersten Woche die Welt draußen vergessen. Und man hat sich in diesem Schiff einen Mikrokosmos gestaltet. Also die Welt bestand aus dem Schiff. Da waren also mal, einmal waren es glaube ich 60 Passagiere und einmal etwas über 100. Man kannte die meisten. Und dann hat sich in diesem Mikrokosmos im Grunde alles abgespielt, was sich auch sonst in der Welt abspielt. Die Intrigen, der Tratsch, der Klatsch, die Freundschaften, die, also alles aber intensiver. Weil man ja auf kleinem Raume war und man konnte ja auch nicht mehr, man konnte nicht mehr zum Spaziergang weitermachen. Zudecken! Nein! Weitermachen! Nochmal! Nicht verstanden. Schlüssel rein. Speisekammer. Auf. Uhu. Weitermachen. Richtig. Auf dem Zwischendeck. Richtig. Rattenscharf. Du musst den Boden rattenscharf klar machen. Richtig. Nochmal. Genau. Oh, so in der Speise rein. Nein. Zu individualistisch. Nochmal. Das ist rattenscharf klar machen. Schlüssel rein. Richtig. Richtig. Speisekammer auf. Speisekammer auf. Uhu. Uhu. Ja. Weitermachen. Zumachen. Nein. Weitermachen. Falsch. Weitermachen. Nochmal. Nochmal. Schlüssel rein. Speisekammer auf. Ja. Uhu. Weitermachen. Richtig. Richtig. Rattenschaft klar machen. Revolutionsjahr 2156. Genau. Das Tier. Individualistisch. Nochmal. Am Anfang war das Tier. Nochmal. Ja. Schlüssel rein. Tür. Auf. Speisekammertür auf. Nein. Oh. Nochmal. Schlüssel rein. Speisekammer auf. Weitermachen. Richtig. Rattenschaft klar machen. Am Anfang war das Tier. Richtig. Tier legt das Ei. Nein. Falsch. Falsch. Normal. Normal. Schlüssel rein. Speisekammer auf. Uhu. Nein. Weitermachen. Nee. Hast du nicht verstanden. Schneller, präziser. Los. Schlüssel rein, Speisekammer auf. Uhu. Weitermachen. So individualistisch. Nein, normal. Schlüssel rein, Speisekammer auf. Uhu. Weitermachen. Rattenschaft klar machen. Am Anfang war das Tier. Richtig. Los. Im Speckraum. Weitermachen. Genau. Weg damit. Rattenschaft klar machen. Weitermachen. Richtig. Die Nuggets glattlutschen. Weitermachen. Nochmal. Präziser. Was? Speisekammer. Schlüssel. Auf. Uhu. Weitermachen. Am Anfang schneller. War das Tier. Richtig. Falsch. Nochmal. Schneller. Präziser. Nochmal. So kommt er nicht weiter. Schlüssel rein. Speisekammer auf. Zu individualistisch. Schlüssel rein. Speisekammer auf. Uhu. Uhu. Weitermachen. Richtig. Scharf klar machen. Am Anfang war das Tier. Richtig. Revolutionsjahr 2063. Glattlutschen. Richtig. Total machen. Weitermachen. Weg damit. Los. Weitermachen. Wegmachen. Nee. Wegmachen. Wegmachen. Zu individualistisch. Nee. Normal. Individualistisch. Weg. Weitermachen. Raus. Weitermachen. Raus. Rein. Weitermachen. Schlüssel rein. Auf. Speisekammer auf. Uhu. Weitermachen. Richtig. Am Anfang war es hier. Rattenschaft klar machen. Richtig. Los rein. Weg damit. Glattlutschen. Weitermachen. Total. Absolut. Ohne Widerrede. In der Mitschiffshütte. Wir haben weiblichen Skorbut dabei. Das reicht. Nicht? Also wir müssen uns ja füttern mit salzigen, fischigen Dingen. Also Pökelfleisch, Bärenfleisch, Sumpf, Natterfleisch, Gänsebraten, Eiern, Fisch, Milch, Leber, Blumen, Knospen, Brot, Getreide. Am Ruderblatt, da waren die Stunden. Am Ruderblatt. Ja, schneller, sagte der Trommler. Schneller, schneller, du Ben Hur. Mach's mal schneller und präziser, Ben Hur. Du bist auf der Galeere der Spitzenmann. Du bist auf der Galeere der Spitzenmann. Du bist topfit auf der Galeere. Mann, bist du topfit auf der Galeere. Alter Ben Hur, du bist der Jüngste und der topfitteste auf der Galeere. Deshalb musst du natürlich auch das Ruder führen für den Trommlermann. Mensch, der Trommler, und mach doch immer schneller. Trommelt doch mal schneller. Hey, ich bin jetzt der Trommler und ihr müsst mal schneller machen. Richtig. Aber ich sag den Burschen gleich zwei Sachen. Erstens ist es nicht gefährlich und zweitens auch keine Expedition. Ja, es ist ein ungefährliches Spiel. Ja? Was natürlich in die Schädel nicht reinkommt, dass es darum geht. Die wollen immer ein gefährliches Abenteuer. Die Bumsnattern. Hier wird erstmal unabenteuerlich das Deck geputzt. Ja, aber wirklich. Die sollen erstmal die Eisschicht, wenn wir um Kap Horn gurken, dünn lutschen, die sich gebildet hat an der Reling, mit heißem Atem dünn lutschen, damit man durch das Holz sogar auf den Grund der Erde niederblicken kann. Und da kleben schon Fratzen. Aber skelettierte Nullburschen, ja, die alle das gefährliche Abenteuer gesucht haben. Aber das kriegen sie bei mir nicht. Bei mir geht's um Unabenteuerlichkeit. Und jeder kriegt den Zehnten. Jede Landratte kriegt den Zehnten. Drei Erscheinungsformen des Menschen. Drei. Die Jagd nach Ben Hur und der Brotfrucht. Das sind ja die vier! Am Anfang war das Tier! Richtig! Am Ende war Ben Hur! Am Ende war Ben Hur! Am Anfang war das Tier! Am Ende war Ben Hur! Am Anfang war das Tier! Am Ende war Ben Hur! Gold! Richtig! Gold, Burschen! Ein. Und wenn ein Ruderblatt wer so ein Stumpfer klebt, schlagt ihn einfach ab an den Wellen des Meeres. Schlagt den Stumpfen einfach ab. Los, holt die Ruderblätter hoch. Und wenn Stumpfer an Ruderblättern klebt, dann weg mit ihm. Rein in die See. Ei, Captain. Schleim dich mal ran! Schlappmaterial! Los, schleim dich ran! Ich bin Schlappmaterial! Was für ein mieser Plan! Schleim dich ran, Mann! Ei, Käpt'n heißt das! Los! Ha? Ei! Schleim genau, richtig! Am Anfang war das Ei! Speisekammer! Du redest dich hier um Kopf und Kragen! Das am ist Tier! Klar, richtig! Richtig, Sir! Warum arbeiten Sie nicht? Richtig! Warum arbeiten Sie nicht? Richtig! Was ist für Sie Dienst? Arbeit? Richtig! Ist Dienst Arbeit? Richtig! Sie hören, was du sagst! Jo! Und die werden und das ist der Punkt! Genau! Dass die ganze Mannschaft das hört, was du sagst! Ja. Das ist es! Ja! Ja! Das gibt's gratis! Ja. Die ganze Was ist für Sie Dienst? Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Und nicht diese ganze individuelle Scheiße. Das gibt's nicht an Bord. Das gibt's überhaupt nicht. Nein! Aber die ganze Mannschaft hört es zu! Nicht für die Maschinisten. Nicht für die Maschinisten. Nee, aber Sie sind doch noch nicht mal Maschinist. Ich bin nicht Maschinist. Ja, aber gehst du nicht! Ja, vier Augengespräche sind zu individualistisch! Genau. Gibt's gar nicht! Es gibt keine vier Augengespräche! Nicht mal drei! Nicht mal zwei! Nicht mal eins! Du bist eine Null zwischen deinen zwei Ohren! Es gibt 1000 Millionen Augengespräche! Ist Ihnen klar, was die Mannschaft von Ihnen will? Was will die Mannschaft von Ihnen? Genau! Weil ich will, dass die Mannschaft... Du hast dir das Individualistische selbst in den Po gesteckt! Sie das ist da drin, der dicke Korken! Den hast du reingesteckt am Po! Hast du für den Pfifferlegersling gekauft! Richtig! Ist Ihnen das klar? Du kein Pisser! Genau. Es gibt keine Vier-Augen-Gespräche! Die gibt's überhaupt nicht! Wenn du hier was sagst, dann hört dir die ganze Mannschaft zu! Ei, ei! ja. Das ist schon der erste Schritt. Das ist der Schritt. Das ist der erste Schritt. Aber den habe ich vergessen. Nee. Doch. Nein, du hast ihn ja eben gemacht. Ich habe ihn vergessen. Du hast ihn vergessen, aber die Mannschaft wird es dir heimzahlen. Die wird es dir heimzahlen. Ja. Der Topgast. Der Topgast, der zahlt dir alles heim für die gesamte Mannschaft. Ja. Der wird heimleuchten. Ja. Mit deinen Augen wird er dir heimleuchten. Der hat nämlich 25 mit der Brotfrucht. Augen. Und dann können wir sie holen. Aber Sie sollen die Mannschaft ausspielen. Sie haben auf meinem Privatklo überhaupt nichts versorgen. Versorgen? Ja. Ich habe nichts versorgen. Ja, du wolltest dich anschleimen. Aber du hast nicht gemerkt, dass aus dem Fass heraus die Mannschaft zugehört hat. Aus dem Heidelberger Fass mit den Dienstverzauberungen hat die Mannschaft dir zugehört. Ja. Das Heidelberger Fass. Ja. Da war ein Stöpsel drin. Aber sie haben ihn rausgemacht. Dann hat er ihn ausgeblasen, den Stöpsel. Genau, den hat er sich reingesteckt, weil er dachte, er könnte mit dem Käpt'n ein Vier-Augen-Gespräch führen. Schlüssel rein! An der Schiffsglocke am Bugspriet. Weitermachen! Richtig, weitermachen! Ja, morgen gehen wir schon auf Rammkurs. Plattdeutsche Ratschaft klar machen. Richtig. Wir werden einfach durchsteuern. Schlüssel rein! Nicht, da ist Ben Hur an Bord. Uhu! Weitermachen. Es gibt zumindest gibt es das Gerücht. Und diesen alten Ben Hur, den können wir auch über Bord schmeißen. Das bringt nichts mehr. Deshalb müssen wir das Ding wegrammen. Aber für die ganze Mannschaft! Weil die Schlacht bei Salamis, die Mannschaft verraten! Das ist doch ein alter Hut. Was soll's? Aha. Sie alle saßen fast. Ben Hur hat hier nichts mehr verloren. Ich will den neuen Ben Hur. Ich will den neuen Ben Hur an Bord. Wer ist der neue Ben Hur? Das ist die ultimative Frage. Das ist die Grundregel. Wer ist der neue Ben Hur? Genau. Denk an dir vorbei. Denk an dir vorbei. Denk an dir vorbei. Was du heute kannst besorgen, dann verschiebe gleich auf übermorgen. Richtig. Richtig. Richtig. Weitermachen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf übermorgen. Genau. Richtig. Richtig. Händehacken Ali. Krakenzahn, Enterhaken Ali, Krakenzahn. Krakenzahn, Enterhaken Ali. Richtig. Entern! Krakenzahn, Entern! Präziser! Entern, Krakenzahn, Entern! Genauer! Enterhaken Ali! Was macht den Albino zu einem merkwürdigen, abstoßenden und peinlichen Anblick? Ich reiß dir den Kopf ab und scheiß dir den Hals. Enterhaken Ali! Während wir den alten Ben Hur rammen, will ich Ihnen noch kurz eine Frage stellen. Nämlich, wer der neue Ben Hur ist. Und das werde ich ihm rausquetschen. Deshalb müssen wir ihn auch lebend fangen. Aber das ist kein Problem. Und dann gibt es noch ein kleines Serum, was ihn gesprächig macht. Nicht? Und dann kurz vor der Auflösung, also wenn er transparent hermetisch wird, dann wird er nochmal kurz blubbern, wer der neue Ben Hur ist. Weil die Information ist notwendig. Es gibt gar keine Fortgeschrittenen! Eben! Es gibt gar keine Fortgeschrittenen! Es ist auch eine Frage an die Natur! Es ist keine Frage an euch Mickrigen! Und die Richtung der Arbeit! Ja, genau! Es gibt gar keine Fortgeschrittenen! Das ist völlig richtig! Schleim dich hier nicht ein! Schleim dich hier nicht ein, du widerlicher Individualist! Es gibt gar keine Fortgeschrittenen! Doch! Es gibt keine Fortgeschrittenen! Nein! Es gibt kein Innenleben! Ihr habt was! Nein, es gibt kein Innenleben! Nein! Es gibt kein Innenleben! Es gibt kein Innenleben! Nein! Ihr seid wie Schokolade! Es gibt kein Innenleben! Nein! Es gibt kein Innenleben! Nein! Ich bin Oberschlagoberst! Ich bin Oberschlagoberst Schniedel! Ich bin Oberschlagoberst Schniedel! Und ich bin in Pompeji geboren! Als Vulkankind! Ich wurde als Vulkankind geboren in Pompeji! Und ich bin während des Ausbruchs des Vulkans groß geworden! Innerhalb von Millisekunden! Ich bin groß geworden! Innerhalb von Millisekunden! Ich bin kein Massenindividualist. Mein Körper ist in Europa geboren worden. In Pompeji. Und ihr Individualisten, eure Körper wurden von der Lava der Kunst ausgefüllt. Aber ihr seid doch keine Individualisten. Ihr seid Massenindividualisten. Ich stelle jetzt die vierte Frage. Aber die ist was für Fortgeschrittene! Es gibt gar keine Fortgeschrittene! Doch! Es gibt gar keine Fortgeschrittene! Wir haben eigene Natur! Die Insel des Dr. No! Wenn ihr Individualisten seid! Es gibt gar keine Fortgeschrittene! Aber ihr kriegt eure Abfindung nach! Stellt euch mal vor! Stellt euch die Zeit vor, die utopische Zeit von 1945 bis 2007. Stellt euch diese Zeit mal vor. Wie viel Meutereien hat's gegeben? 65.648. Völlig richtig. Völlig richtig. Wie viel Revolutionen hat's gegeben? 0,0. Richtig. Richtig. Jetzt kommen wir zum Punkt. Bei Flaute gibt's keinen Gegenwind. Richtig. Und dann ziehst du das Zäpfchen. Und das macht Laune. Und dann machst du richtig Dampf der Zukunft. Richtig. Der Dampf der Zukunft macht Laune. Ja, und du bist nicht an Bord. Normal. Diese Geschichte ist der Dreck. Richtig. Richtig. Das ist richtig. Weil wenn du das Zäpfchen bei Flaute gezogen hast, bist du nicht an Bord. Und dann gibt's keinen Gegenwind. Nee. Und dann musst du dir Zeit nehmen und dann schlägst du sie tot. Das macht Laune. Das macht Laune. Da wollten sie ganz schnell die Beine in die Hand nehmen. Aber sie hatten ja gar keine mehr. Das war ihr Fehler. Und dann hat man sie einzementiert in diese Sonde auf der Insel des Dr. No. Und seitdem blitzen die Schädel in der Sonne und reflektieren die Demut des Dr. No. Ja? Sie wurden ihrer wahren Bestimmung zugeführt. Sie sind das Getreide des Lichts geworden. Stumm zum Glück wie Fische. Und am Ende deines Lebens, wenn du nichts sagen kannst, dann kannst du sagen, du warst mit Fletcher Christian. Zusammen. Ja. Gut. Ist ja was. Plötzlich stand Dr. Ahab auf dem Achterdeck. Seine hohe Gestalt ruhte auf einem barbarischen weißen Bein, das aus dem Kieferknochen eines Pottwals geschnitten war. Er spürte weder den Wind, noch roch er die salzige Luft. Er stand nur da und starrte auf die Mannschaft. Revolutionsraum 11.422. Die Untersuchung des größten Schlachtschiffes der Welt, der Bismarck, abgeschlossen. Fund 25.000 Fässer, voll kleinen Tieren. Richtig. Richtig. Er ist in der Chefsache! Genau. Er ist in der Chefsache! Richtig. Und die Chefsache ist nicht das Schiff. Richtig. Und auch nicht die Besatzung. Genau. Genau. Deshalb ist er nicht an Bord. Der Chef ist in der Chefsache. Genau. Genau. Er ist nicht an Bord. Er ist nicht an Bord. Nee. Im Jahr 13.423 wurde das größte Schlachtschiff der Welt, die Bismarck, in ein Museum gestellt. Dabei fand man noch ein Brief, der am Anker klebte. Dieser Brief war mit Blut geschrieben. Genau, das ist Eurythmie. Das ist reine Eurythmie. Das ist Yoga. Yoga des Seemannsgarns. Das ist Yoga. Wenn du Yoga bist, genau, dann bin ich nicht mehr dein Kumpel. Genau. Und dann bin ich nicht mehr dein Captain. Und auf dem Brief stand: Ich, das größte Schlachtschiff der Welt, die Bismarck, wurde weder von Feinden noch von Freunden versenkt. Ich bin überhaupt nicht auf den Meeren gewesen. Bei mir gab's gar keinen Stapellauf. Ich, das größte Schlachtschiff der Welt, die Bismarck, wurde gar nicht gebaut. Zumindest nicht aus Holz und auch nicht aus Metall, sondern aus einem Befehl. Ich wurde gebaut aus dem Befehl Bismarck. Genau. Das ist nämlich nicht die Zukunft. Genau. Wenn du bei deiner eigenen Vergangenheit anheuerst, genau, dann bist du niemals in der Zukunft. Genau. Ja? Deshalb müssen wir den Boden rattenscharf klar machen. Genau. Wenn du an deiner Vergangenheit anheuern willst. Genau. Dann ist Ende der Durchsage. Genau. Dann bist du nicht gleich. Ende der Durchsage. Dann bist du kein Licht am Ende des Tunnels. Nee, dann bist du aufgelaufen. Dann bist du im Korallenriff stecken geblieben. Dann bist du die Koralle. Ich, das größte Schlachtschiff der Welt, die Bismarck, wurde aufgrund des Befehls Bismarck gebaut. Weder aus Holz noch aus Metall. Ich, das größte Schlachtschiff der Welt, wurde aufgrund des Befehls Bismarck gebaut. weder aus Holz noch aus Metall. Ich bin auch nie abgehoben. Ich wurde nie gebaut, es gab nie einen Stapellauf. Ich wurde weder von Feinden noch von Freunden versenkt. Nein, denn ich, das größte Schlachtschiff der Welt, die Bismarck, wurde aufgrund des Befehls Bismarck gebaut. Tut mir leid. Ich kam als einziger davon, es euch zu künden. Du und deinesgleichen, ihr seid nicht an Bord. Und da kannst du deine Kumpels noch so sehr aufzählen. Diese ganzen widerlichen Drecksindividualisten. Nachrede. Und jetzt stelle ich euch allen noch mal eine Frage. Aber die ist jetzt persönlich. Ich will wissen, wie groß ist euer Bühnenvolumen? Wie groß ist euer einzelnes Bühnenvolumen? Ja, ihr müsst es mir sagen. Ihr, sagt es mir endlich. Ihr immer noch Individualisten. Was ist euer mickriges Bühnenvolumen? Wie groß ist euer Bühnenvolumen? Wie definiert sich dein Bühnenvolumen? Du Schweinaugen! Wie definiert sich dein widerliches Drecksau-Bühnenvolumen? Erzähl's uns doch endlich mal! Los, Hosen runter und erzähl, wie dein mickriges Bühnenvolumen aufgebaut ist! Sag, was ist die geometrische Formel deines widerlich niederträchtigen Bühnenvolumens? Wie groß ist dein persönliches Bühnenvolumen? Ich will's wissen. Ich habe das Recht, es zu wissen. Und jetzt stelle ich euch allen noch. Wie groß ist dein. Du da oben! Ich will wissen, wie groß dein widerliches, mickriges, kleines Bühnenvolumen ist. Das dunkle Laken des Meeres wogte weiter, wie es vor 5000 Jahren gewogt. Ja! Ihr müsst es mir sagen. Ihr! Sagt es mir endlich! Ihr immer noch Individualisten! Was ist euer mickriges Bühnenvolumen? Wie groß ist euer Bühnenvolumen? Wie definiert sich dein Bühnenvolumen? Du Schweinaugen! Wie definiert sich dein widerliches Drecksau-Bühnenvolumen? Erzähl's uns doch endlich mal! Los, Hosen runter und erzähl, wie dein mickriges Bühnenvolumen aufgebaut ist! Sag, was ist die geometrische Form deines widerlichen Niederträgers? Das war Dr. Eyerhabs Neutralmeuteradelage von Jonathan Mese. Mit Jonathan Mese, Brigitte Mese, Bernhard Schütz, Katrin Angerer, Axel Wandke, Jeanette Spassova und Frank Büttner. Ton Wolfgang Osendowski, Regie Henning Nass, Produktion Westdeutscher Rundfunk 2007. Dr. Eyerhabs Neutralmeuteradelage entstand mit der Unterstützung der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin und es wurde gefördert mit einem Stipendium der Kulturstiftung NRW. In der kommenden Woche wiederholen wir auf diesem Sendeplatz das Klangkunststück Goya des japanischen Noise-Musikers Tetsuo Furudate. Freispiel meldet sich wieder in 14 Tagen. In der Nacht zum 1. Dezember haben wir das Hörspiel Moon Television von Jörg Albrecht im Programm. Bis zu den Nachrichten noch das Geräusch des Monats November von Thomas Köhner. Der vielreisende Komponist hat für seine 12 Geräuschminiaturen des Jahres 2008 das Thema Klangbriefe gewählt. Hören wir, wie Athen in Thomas Köhners Klangbrief klingt.